ist ein großes, ein gewaltiges Thema. Der Fall van Dusen. Eine O-Ton-Collage von Silvia Rauer und Clarisse Cosset. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen war. Ich sammle ja selber Krimis, auch alte Krimis. Michael Koser. Und ich hatte die Idee, ob man nicht aus alten Krimi-Geschichten, so aus der Sherlock-Holmes-Zeit, Hörspiele machen könnte. Dann kam Koser mit seinem Krimi und die Hörspielabteilung wollte den Krimi nicht. Ursula Drews, damals zuständige Redakteurin. Und das hat denn Herr Rosenthal sofort zugegriffen und hat gesagt, nun kann ich dir eine Planstelle bei mir besorgen und dann machst du gleich den Krimi. Obwohl ich schon 9 Jahre beim RIAS gearbeitet habe, war ich aber erst relativ kurze Zeit als Regisseur tätig, ungefähr 4 Jahre. Rainer Klute. Und ich wurde angesprochen von Robert Mateka und Michael Koser, die beide auf mich zukamen und fragten, ob denn möglich wäre, diese neue Reihe, die Michael Koser plante, im Professor van Dusen zu produzieren. Ich glaube, mich zu erinnern, dass die erste vom Auerbach gemacht worden ist und dann in der nächsten Woche gleich drauf die vom Rainer Klute, in ganz kurzen Abständen. Friedrich W. Bauschulte. Und dann war ich also eigentlich sehr verwundert, was das nun sollte, ob das ein Probelauf war für die beiden oder was, ich weiß es nicht. Ich meine ja beide, dann nein. Auerbach war länger beim Sender als Rainer Klute. Und beides waren sehr gute und sehr schöne Produktionen, aber Rosenthal entschied sich dann für Klute als Ständigenregisseur. Rainer sagte damals ja. Es war dann die interessante Frage zu entscheiden der Besetzung. Und jeder kam mit 2 unterschiedlichen Besetzungsvorstellungen, die am Anfang ganz unvereinbar schienen, die aber immer näher rückten. Und schließlich haben wir auch da einen Kompromiss gefunden, und am Ende der Reihe kann man das ja so sagen, auch ganz neidlos, der Professor van Dusen, Friedrich W. Bauschulte, ist Dietrich Auerbachs Eingabe in diese Serie und Klaus Herm, der Hutchinson Hedge, ist mein Teil, was ich besetzungsmäßig dazugegeben habe. Na, für mich hat es wie immer angefangen. Klaus Herm. Dass sie mich angerufen haben, wir haben dann Hörspiele, ob ich Zeit hätte und haben mir das Manuskript geschickt und ich fand es von vornherein also sehr witzig, muss ich sagen. Also gleich von Anfang an dachte ich, das ist prima. Ja, das wissen ja alle, das ist eine Figur von Futrell. Von Jacques Futrell und der Professor van Dusen ist sowas wie ein ganz kleiner Klassiker in der Krimi-Geschichte. In allen umfangreicheren Enzyklopädien und Geschichten steht er drin, also Futrell mit seinem Professor van Dusen. Michael Kosers Hintergrund als Autor, als Schriftsteller ist die Geschichte. Er ist studierter Historiker und es ist sicherlich sein Anliegen gewesen und sein Spaß gewesen beim Schreiben, auch historische Gegebenheiten zu verquicken. Das heißt, etwas, was in der Geschichte stattgefunden hat, ganz realistisch stattgefunden hat, zu benutzen, um drumherum einen Krimifall zu stricken. Und dann habe ich weitergemacht. Noch 3 Geschichten, schöne Geschichten von Futrell rausgesucht und geschrieben. Und dann, Futrell hat zwar eine ganze Menge Geschichten geschrieben, so etwa 50 oder 60 über Professor van Dusen, aber die anderen kamen mir alle so als nicht geeignet zur Rundfunkbearbeitung vor. Und wahrscheinlich hätte die ganze Geschichte dann aufgehört, wenn ich nicht bei irgendeinem Ferienaufenthalt in Frankreich an der Atlantikküste plötzlich die Idee gehabt hätte, warum ich dann diesen Professor nicht nehmen sollte und ihm eigene Geschichten erfinden. Ich glaube, dass Michael Koser einfach saugute Manuskripte schreibt, dass er wirklich sehr gute Dialoge schreibt. Das ist eine Kunst, die durchaus nicht jeder beherrscht. Und das ist ein Verdienst, das er ganz unbestritten hat, dass er Dialoge schreibt, die wirklich überhaupt nicht papieren klingen, nie. Die sich einfach sehr gut spielen lassen, im besten Sinne. Da musste erstmal die Rechtslage geklärt werden. Das darf man ja nicht so ohne weiteres die Figur eines anderen nehmen. Aber da Futrell mit der Titanic 1912 untergegangen war, war also seine Figur rechtsfrei. Als ich dann plötzlich merkte, Mensch, ich kann das ja selbst machen, da hatte ich also richtig wieder Spaß dran. Und in diesen Ferien in Frankreich, am Atlantik, in der Nähe von Bordeaux, hatte ich schon so die Stationen der Weltreise im Großen und Ganzen schon alles aufgeschrieben. Van Dusen war in Amerika, in New York, tätig. Die ersten Folgen hatte sich dann auf eine Weltreise begeben. Und diese Fälle, die Michael Kurser geschrieben hat, bewegten sich wirklich an einer Kette, die zwangsläufig entstand. Er fuhr mit dem Schiff nach England. Dort hat er einige Fälle erlebt, ist dann über Frankreich, über Westeuropa, war auch in Deutschland, hat auch Berlin kurz tangiert, bis nach Russland, ist dann über Südeuropa, die Türkei, ganz kurz in Ägypten gewesen, ist über Fernost, Singapur, wieder zum Pazifik gekommen, ist dann bei der Überfahrt über den Pazifik nach Amerika gestrandet. Das Schiff ist untergegangen, man hat sich auf eine Insel gerettet. Das war der vorletzte Krimi, Robinsons Insel. Ist dann von dort natürlich dann auch irgendwann wieder gerettet worden, ist zurückgekommen in die Vereinigten Staaten, nach San Francisco. Und das war dann eben die Nummer 24, die Erde hat ihn wieder. Bis zum Tod sogar. Den hatte ich mir damals auch schon ausgedacht, als eine Möglichkeit, das zu beenden. Und dass es 1906 sein sollte mit dem Erdbeben von San Francisco, das stand also von Anfang an fest. Weil ich immer gedacht habe, Gott, wie lange macht man so eine Reihe? Und das wurde dann insgesamt auf 24 Folgen erstmal angepeilt. Und ich dachte, das wird wahrscheinlich reichen. Und wenn wir so weit kommen, dann lasse ich ihn sterben. Und nicht nur, um einen schönen Abschluss für die Reihe zu haben, sondern auch als Test. Denn Rosenthal sagte mir immer, ja, da kommen Anrufe und den Leuten gefällt das, soweit ich das feststellen kann. Und mir gefällt das auch. Und aber irgendwann reichte mir das auch nicht mehr. Und ich wollte gerne mal wissen, für wen man das eigentlich macht. Und ich dachte, wenn ich ihn jetzt sterben lasse und wenn tatsächlich Leute sowas hören, vielleicht melden sie sich daraufhin, wenn sie so ein bisschen geschüttelt werden. Gut erinnern kann ich mich noch an den Tod des Professors, als er im Januar 1982 für mich so überraschend starb. Andreas Krause vom Professor Dr. Van Dusen Fanclub. Ich hörte das Hörspiel und für mich war eigentlich klar, er wird nicht sterben. Es wird ihm nichts passieren. Aber dann passierte doch das für mich so Unfassbare. Und ich kann mich noch gut erinnern, auch an die Gefühle, als ich in die Wohnstube ging. Meine Mutter schaute Fernsehen und ich sagte zu ihr, Mutti, Professor Van Dusen ist tot. Für mich war das unfassbar. Was glauben Sie, wie viele Hörer mir dann geschrieben haben, wie man das ändern könnte, wie man ihn wieder aufleben lassen könnte? Da hatten die unheimlich viele Vorschläge, wie man das machen kann. Ich habe meinen ersten Van Dusen mit 15 gehört und ich muss sagen, dass mich nichts so lange in meinem Leben begleitet hat wie die Professor Van Dusen Serie. Ich habe keinen verpasst. Ich habe immer den Urlaub entsprechend gelegt, was nicht so schwer war, weil wir ja einen 6-Wochen-Intervall damals hatten. Und da konnte man planen. Aber über die Zeit jetzt, ich bin 32 Jahre, hat mich nichts so lange begleitet. Wir hätten doch nie geglaubt, als er den hat sterben lassen, dass da Leute, sicher 1, 2, 3 vielleicht, aber dass da über 300 Zuschriften kommen, also das hätte ich nie erwartet. Und doch so bösartig, also wirklich sehr böse, als sei ich schuld an dem Ganzen. Ja, ja, ich wäre eine Mörderin, hat er eine geschrieben. Ja, Tränen am Telefon, gab es wirklich, Beileidskarten in Schwarz kamen an. Mütter riefen zornig an, ihre Kinder heulten und wollten nicht mehr schlafen gehen, weil Professor Van Dusen tot sei. die wildeste Reaktion, weit über alles hinaus, was wir uns vorgestellt oder erhofft haben. Ich habe natürlich gehofft, dass was kommt, nicht? Aber nicht so viel und so individuell und so spezifisch. Nicht nur, dass Leute schrieben, schade, dass es nicht mehr weitergeht, sondern Briefe, seitenlange Briefe, die beschrieben, wie ganze Familien immer, ich weiß gar nicht, wann der damals lief, also zu der bestimmten festen Sendezeit, immer am Radio saßen und sich das anhörten und sich schon dann freuten auf die nächste Folge. Und das war eigentlich der Zeitpunkt, wo uns klar war, wir haben da eine Legende geschaffen. Da haben wir dann überlegt, wie wir es machen. Da fiel der Kose ein, wir können es ja in der Rückblende machen von dem Hedge. Wir hatten schon den 25. Krimi produziert, genauso wie Hedge es als Erzähler vorbereitet hatte. Wir gingen natürlich über diese Zeit 1906 nicht hinaus. Van Dusen war auch tatsächlich gestorben. Er wurde auch in der Weise nicht wiederbelebt, dass man also irgendeinen Trick fand, wie er dieses Erdbeben doch überlebt hatte, sondern Hedge erfüllte seine Ankündigung, dass er eben in der Zeit, in der Spanne, die die beiden gemeinsam erlebt hatten, 1898 bis 1906, immer wieder einzelne Fälle hervorholte und sie dann erzählte. Und jetzt, und das war mir sogar eigentlich noch lieber als vorher, jetzt war ich also tatsächlich frei. Ich hatte also 8 Jahre, in denen ich also herumirren konnte und den Professor auch platzieren konnte, wann und wo ich wollte. November 1902, Freitag. Ein Tag wie jeder andere. Am frühen Nachmittag verlässt Professor Van Dusen sein Haus in der 35. Straße West, Manhattan, New York City. Wie an jedem anderen Tag. Er sieht nicht nach rechts, er sieht nicht nach links. Er sieht in das offene Buch vor seiner Nase, wie jeden Tag. London, 16. November 1903, am frühen Abend. Typisches englisches Herbstwetter, Regen, Kälte, Nebel. Während Big Ben die 6. Stunde schlägt, geschieht im vornehmen Hotel Savoy am Victoria Embankment Folgendes. Ein Kellner, in der Hand ein Tablett mit einem Sektkühler, einer Flasche und einem Glas, stürzt in das Büro des Hoteldirektors, bleich wie der Tod. Mitten in Europa liegt das Deutsche Kaiserreich. Mitten in Deutschland liegt Berlin. Mitten in Berlin liegt die Straße unter den Linden. Und mitten auf dieser Straße befanden sich am 24. Juni 1904 unter Hunderten von Menschen zwei amerikanische Weltreisende. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus Van Dusen, die Denkmaschine zubenannt, und meine Wenigkeit Hutchinson Hedge. Es war ein herrlicher Tag. Es war in Sofia im Herbst des Jahres 1904. Der Professor hat einen ungeheuerlichen Fall aufgeklärt, in den Kronprinz Boris verwickelt gewesen war. Und deshalb lebten wir als Ehrengäste des fürstlichen Hofes wie die Maden im Speck. In der zweiten Januarhälfte des Jahres 1906 hatten wir, der Professor und ich, unsere Weltreise beendet und waren in San Francisco gelandet. Van Dusen hatte sich gleich in seine wissenschaftlichen Forschungen verkrochen. Nur zweimal war er daraus aufgetaucht. Mitte Februar, um mich vor dem Irrenhaus zu retten, siehe Fall Hedge, und etwa 10 Tage später, um Dampf abzulassen. Und dieses Echo auf den Tod von Van Dusen führte dann auch dazu, dass wir eine öffentliche Veranstaltung machen wollten. Und zwar sollte die Reihe dann fortgesetzt werden. Das heißt, der nächste Fall sollte nicht zuerst im Radio laufen, sondern er sollte zuerst auf dieser öffentlichen Veranstaltung vorgeführt werden. Und wir haben das bekannt gegeben und haben dann mal gewartet, wer da kommt. Der Sendesaal im Rias war voll. Das ging quer durch, von Kindern bis Omas und Opas, und aber jüngere Leute vorherrschend. Ja, das habe ich gar nicht für möglich gehalten. Und durch diese öffentliche Veranstaltung wurde mir das überhaupt erst bewusst. Und natürlich freut einen das, das ist klar. Und dann war es, wie der Berliner sagt, nicht unbedingt in den Sand gepuppt. Ich hätte gern gewusst, warum Sie den Professor so abrupt und plötzlich haben sterben lassen. Wie lange brauchen die ungefähr für so ein Drehbuch? Wo werden denn die Geräuschaufnahmen hergenommen? Kommen die hier aus dem RIAS-Archiv? Wie lange brauchen Sie, bis eine solche Sendung aufgenommen ist? Wer ist verantwortlich und werden diese Musikaufnahmen für die einzelnen Kriminalhörspiele extra produziert? Wie suchen Sie die Sprecher aus? Sagen Sie einfach, der kann gut, der, so stelle ich mir irgendwie die Sprecherrolle vor? Oder... Was mögen Sie so sehr an Professor van Dusen und seinen Fällen? Es ist eigentlich das Beste daran, dass man eine ganze Menge aus der Zeit erfährt, in dem diese Geschichten spielen. Jens Brüning, Autor und Hörspielkritiker. Es tauchen immer irgendwelche Figuren auf, die zu ihrer Zeit, so um die Jahrhundertwende, 19. auf das 20. Jahrhundert, eine Rolle gespielt haben und berühmt waren oder berüchtigt. Und da wird sehr viel Unterfutter gegeben. Das finde ich immer sehr schön. Das hat mir da am meisten Spaß gemacht dabei. Es ist eine andere Form der Spannung. Knut Hicketier, Medienwissenschaftler und Hörspielkritiker. Es ist nicht, dass man in eine Erregung gerät, dass man also nicht mehr weiß, was macht man denn jetzt, ne? Sondern es ist eigentlich mehr dieses, na, wie kommt er denn da wieder raus und was passiert denn jetzt und wie kriegen sie denn nun den Bogen wieder? Und die Spannung an dem, wie der Erzählfaden geflochten wird, wie die Figuren sozusagen sich bewegen, wie das also zwischen den Figuren abläuft, das ist dann viel interessanter und es ist nicht die normale Thriller-Spannung, die man sich denken könnte. Naja, das war ja das Schöne an Van Dusen. Das ist eine so gewaltlose, was die Aktivitäten angeht, Serie war. Friedrich W. Bauschulte, Van Dusen-Darsteller. Es wurde immer nur davon geredet, dass da irgendjemand umgebracht worden ist oder dass das passiert ist oder dass das passieren könnte, nicht? Es ist ja auch umgebracht worden, schon. Ursula Drews. Nicht, aber nicht so brutal und nicht so, ja, umgebracht wurden da auch. Das kann man nicht sagen. Aber es war immer so appetitlich umgebracht. Es war nie so sensationell umgebracht. Das wurde nicht gesagt, jetzt haben wir denen die Kehle durchgeschnitten oder so, sondern es war immer... Naja, gemütliches Morden. Die besondere Qualität war, dass es nicht ein üblicher Krimi war, sondern dass es ein Krimi war mit einer ganz besonderen Sprache. Das hat mich so fasziniert. Da waren vielleicht ein paar Sätze dabei, mit denen ich, weil er ja nun auch eine... besondere Diktion hatte, ja, und das hat der Koser ja phänomenal durchgehalten über die ganzen Folgen, ja, dass er eben in so fast gedrechselter Art sprach, um auch die Zeit mitspielen zu lassen, in der das Ganze spielte. Das war ja sehr gut und dadurch entstanden natürlich einige Bandwurmsätze, die so einfach nicht aus dem Gehege meiner Zähne wollten. Und da habe ich schon zu Hause gesessen und habe geübt hier laut vor mich hin und habe geflucht und habe gesagt, muss er das denn so einfacher sagen? Aber das sind Äußerlichkeiten. Mein lieber Hitch, lassen Sie uns eine Pfingstexkursion. Das hält im Gebiss im Gehege meiner Zähne sitzen geblieben. Das Exkursion. Wir müssen das leider nochmal machen. Ja, so. Mein lieber Hitch, lassen Sie uns eine Pfingstexkursion nach Greenwich Village unternehmen. Ja. Das kann er aber nicht schneiden. Hoppla. Wieso kann er das nicht schneiden? Das ist doch seine Sache. Gläuschen möchte die ganze Szene nochmal machen. Nein. Was? Entschuldige. Ist einfach so die Mischung eigentlich aus Krimi, also Spannung und Geschichte. Gabriela Leitner, ein Fan. Und Humor. Ja, und dieses Zweiergespann ist einfach göttlich. Man hätte auch zum Beispiel die Geschichten so schreiben können, einen neutralen Erzähler für die Zwischentexte. Aber ich denke, es war ein sehr guter Griff, den Hatch zu nehmen, gerade so als Gegensatz, nicht? Das ist ja so ein bisschen wie Don Quixote und Sancho Panza, die beiden. Hatch ist einfach der, auf dem man wahrscheinlich am ehesten steht, wenn man sich mit dem auch eher identifiziert, mit dem kleinen Doofen, der eben nicht Professor, Doktor, sowas ist. Der Hatch ist eigentlich ja auch nur reingeholt worden, weil ich dringend jemanden brauchte, der die Sachen erzählt, nicht? Das hatte rein praktische Gründe. Van Dusen selbst konnte das nicht, natürlich. Er musste beleuchtet werden. Er kann sich zwar ab und zu mal selbst beleuchten, aber nicht im Laufe einer Erzählung. Und dann hat einfach so der technische Fortgang erfordert, dass irgendjemand die Sachen erzählt. Man kann nicht alles in Szenen bringen, das ist völlig unmöglich. Das wird dann auch richterlich krampfhaft. Gerade solche Geschichten wie die Van Dusen-Geschichten, wo sehr viel passiert und auch manchmal Ortssprünge und Zeitsprünge sind. Sie sind doch Professor Van Dusen, dieser Superschnüffler aus Amerika. Sir, stehen Sie auf, Fremder. Gehen Sie in sich und ziehen Sie am besten auch gleich die Schuhe aus. Sie befinden sich in Gegenwart von Professor Dr. Augustus Van Dusen, dem berühmten Wissenschaftler und großen Amateurkriminologen. Der da genannt wird die Denkmaschine und ich bin sein Prophet. Wollte sagen, sein Assistent und Chronist. Hatch. Hutchinson Hatch. Diese etwas Begriffsstutzigkeit, die er ja auch manchmal hat. Och, wo er sagt, naja, das ist ein bisschen bedeppert, kann er sein. Dann aber auch die Art von Pfiffigkeit, ne? Er hat ja dann wieder eine ganz andere Art von Realität. Ne? Und ist dann, wollen wir sagen, auch der Praktiker. Ne? Und das hat mich also gereizt, aber auch ein bisschen so, dass man denkt, ach, das ist ein kleiner Dovi und das ist er gar nicht so sehr. Ich mag überhaupt Rollen, die der Hörer, der Zuschauer erstmal unterschätzt. Ne? Sagt, ach, das, ja, ist ja ein Lieber oder ach, der hat ja eine kleine Meise oder ach, das ist ja so, toll ist es nicht mit seiner Intelligenz und plötzlich durch irgendeine Situation sagt, ach Mensch, da ist ja doch was dran. Ne? Also das sind sowieso immer die interessantesten Rollen. Ich denke, wir sind eben auch keine Wissenschaftler und insofern identifizieren wir uns eher mit dem kleinen Trottel, der da eben immer gucken muss zuerst, wo er was zu essen herkriegt und wo er seinen Whisky organisiert kriegt oder der sich eine dicke, fette Havanna wünscht. Also mehr so auf diese leiblichen Sachen abfährt. In Paris hat der Professor Van Dusen sich was angewöhnt. Jeden Morgen machte er einen kurzen Spaziergang im Bois de Boulogne, in aller Herrgottsfrühe, auf nüchternen Magen. Und ich musste natürlich mit. Auch an diesem 8. März 1904, einem Dienstag. Es war kühl, noch nicht richtig hell, und mir knurrte der Magen. Ihre Gesichtszüge, mein lieber Hatch, weisen einen gewissen vergeistigten Ausdruck auf. Ein höchst ungewöhnliches Phänomen. Woran denken Sie? Ich? An nichts, Professor, an gar. Das glaube ich Ihnen aufs Wort, mein lieber Hatch. Ich hatte doch an was gedacht. An Kaffee, heiß und duftend, an knusprigen Toast, an ein weich gekochtes Ei, frische Butter, goldgelben Honig, an normannischen Käse und Schinken aus Bayonne. Kurz an ein ordentliches Frühstück und an die gute Havanna danach. Aber das ging dem Professor nichts an. Er macht sich bekanntlich nicht viel aus Frühstück und aus Mittagbrot und Abendessen auch nicht. Von Zigarren ganz zu schweigen. Was er braucht, sind Luft, Logik, Wissenschaft und ab und zu ein bisschen Kriminologie. Amateurkriminologie, mein lieber Hatch. Ist recht, Professor. Der klassische Detektiv muss immer so einen leicht trotteligen Menschen neben sich haben, dem man sagen kann, mein lieber Hatch oder mein lieber Watson, Sie kennen meine Methoden, zählen Sie zwei und zwei zusammen, alle wichtigen Fakten sind in Ihrem Besitz, Sie müssten jetzt eigentlich wissen, wie es abgelaufen ist und wer es war. Und das tun die großen Detektive ja so rasend gerne, sowas zu sagen, und deswegen brauchen sie jemanden, zu dem sie das sagen können. Seine Arroganz ist ja auch so schön künstlich, nicht? Das ist ja auch wunderbar von Cosa geschrieben, nicht? In dem Sinne nimmt man ihm ja auch, also Hörer auch gar nicht, finde ich, auch gar nicht so ernst, nicht? Das ist auch der Reiz der Figur, oder vielleicht auch, wie es der Paul Schulte macht. Klößchen war ja überhaupt im Grunde die wichtigere Person für das Hörspiel, für die Geschichte. Er hat ja den roten Faden gesprochen und dargestellt. Van Dusen stand ja fest. Herrliches Wetter, Professor. Mein lieber Hatch, Obzwar Sie sich seit nunmehr gut 5 Jahren der Ehre und des Vorzugs erfreuen dürfen, Umgang mit meiner Person zu pflegen, befleißigen Sie sich, wie ich zu meinem Bedauern immer wieder konstatieren muss, weiterhin hartnäckig einer vagen, durch und durch impräzisen und platterdings unwissenschaftlichen Ausdrucksweise. Aber Professor, ich habe doch bloß gesagt, herrliches Wetter. Ganz recht, mein lieber Hedge. Und was hätten Sie sagen sollen? Weiß ich doch nicht, Professor. Ich bin schließlich kein Meteorologe, einer, der das Wetter vorhersagt und dann wird's doch ganz anders. Nicht nur ein Meteorologe, mein lieber Hedge, auch ein in wissenschaftlichen Belangen nicht gänzlich unaufgeschlossener Laie würde sich folgendermaßen ausdrücken. Wir befinden uns im Wirkungsbereich eines sogenannten dynamischen oder auch warmen Hochdruckgebietes, durch welches aus subtropischen Breiten Warmluft in diese gewöhnlich vom Klima weniger begünstigte... Im Grunde genommen ist es eine Figur, in die man selber auch mal reinschlüpfen möchte und vielleicht auch mal selber den Kotzbrocken raushängen lassen möchte. Wolfgang Möller vom Professor Dr. Van Dusen Fanclub. Und man traut sich das nicht oder man ist einfach nicht der Typ dafür, aber man kann das nachvollziehen. Van Dusen war ein Kotzbrocken, in meinen Augen. Ein richtiger Kotzbrocken. Ja, das ist es ja gerade. Das Konträre, nicht? Der Professor weiß nun mal einfach mehr und da kann man nun mal nicht standhalten. Das wäre anmaßend. Er ist nun mal Professor Van Dusen. Und Hutchinson Hedge, das haben wir alle so ein bisschen in uns. Deswegen schlägt mein Herz mehr für den Professor. Das wird daran liegen, dass er eigentlich ein richtiger Gentleman ist, obwohl er aus den USA zu stammen scheint. Da soll es aber ja auch solche geben. Er hat Lebensformen, die... Ja, der kann mit Messer und Gabel essen, der hat wahrscheinlich immer ein Bowlerhead auf oder etwas Vergleichbares, also auf keinen Fall eine Baseballcap und blickt durch. Und das ist natürlich auch eine Identifikationsmöglichkeit. So einen richtigen Durchblicker, der für alles eigentlich einen Ausweg weiß, ist auch nicht schlecht zum Identifizieren oder zum Liebhaben. Das ist doch wunderbar, dass es so einen perfekten Menschen gibt. Ist doch herrlich. Und das deswegen lieben auch ihn die Hörer, glaube ich. Man sehnt sich doch nach Perfektheit. Man sehnt sich doch danach, dass man so intelligent ist, dass man alles erforscht und erfasst und immer sich richtig benimmt. Danach sehnt man sich doch. Dass eine Figur entsteht, Gott behüte im Hören, der das alles kann. Und das ist doch wunderbar. Na, vielleicht ist man auch so ein bisschen neidisch, weil eben der Professor, im Prinzip weiß er ja alles. Thomas Leitner, ein Fan. Wenn er von dem Sachgebiet nicht so viel Ahnung hat, dann kann er sich das aber irgendwie doch wieder zusammenreimen. Und er hat ja so eine große Allgemeinbildung, dass da kaum Lücken entstehen, sodass er hat im Prinzip auf alles eine Antwort. Zumindest solange es logisch und wissenschaftlich zu erklären ist. Also ich glaube, ich würde mit dem nicht durch Berlin laufen. Das wäre mir zu anstrengend. Ich finde ihn besser im Radio. Wenn ich von Anfang an gewusst hätte, 77 Folgen wären, frage ich mich manchmal, ob ich ihm dann nicht vielleicht doch die Möglichkeit einer Entwicklung gegeben hätte. Aber eigentlich, denke ich, darf das nicht passieren. Es sind so bestimmte mythische Figuren. Und das sind ja die großen Detektive. Auch Sherlock Holmes oder Hercule Poirot oder so, die verändern sich ja auch so gut wie gar nicht. Sie bleiben auf dem gleichen Level stehen, auf dem sie angetreten sind. Das ist eigentlich das Gute mit meiner Zusammenarbeit mit Rainer und mit euch, dass ich immer das Vertrauen hatte von Anfang an und mir nie Sorgen gemacht habe, dass da was Gutes bei rauskommt. Ich habe das einfach losgeschickt und habe dann auf die Kassette gewartet. Es hat sehr wenige technische Kollegen gegeben, die sich in diesen 20 Jahren diese Van Dusen-Reihe geteilt haben. Das war am Anfang Gerd Puhlmann und Sören Peers. Und ich hatte die Bitte geäußert mit sanftem Druck, dass ich bereit bin, bei den Toningenieuren eine Alternative zu haben. Aber was den Techniker anging, da möchte ich, dass wirklich durchgehend ein Techniker zur Verfügung steht. Und das war in dem Fall Manfred Rabbel, der ein unglaublicher Gewinn auch gewesen ist für diese Serie. Er hat wirklich auch immer wieder einen sehr speziellen Form von Humor bewiesen, der immer wieder, wenn was auch bei den besten Freundschaften im Team oder auch entstehen kann, irgendwo ist dann immer mal Stress und irgendwann liegen Nerven blank und irgendwann hat man alle Faxen dicke und möchte eigentlich nur noch einen Koller kriegen. Und das waren immer genau die Punkte, wo Manfred Rabbel zur rechten Zeit am rechten Ort war und die Stimmung wieder aufs Normalmaß brachte, wo sie auch hingehörte. Er ist vor einigen Jahren leider sehr, sehr jung und sehr plötzlich und unfassbar für alle, die ihn kannten, gestorben. Und auch das ist ein Grund, vielleicht an dieser Stelle in Dankbarkeit an ihn einen ganz kleinen Augenblick zu denken. Nach Manfred Rabbel kam dann Inge Görgner als Technikerin. Inge Görgner ist ausschließlich dann auch die Technikerin gewesen, die Van Dusen betreut hat über viele Jahre. Na, das Besondere war einfach so dieses, ich betrachte das natürlich jetzt auch mehr von meiner Arbeitsweise her, dass es einfach so diese Arbeit in dem Team, das ich fest kannte, die einfach gut zusammengearbeitet haben, wo man gemerkt hat, jeder weiß genau, was er machen soll, aber jeder kann auch übergreifend arbeiten. Als Toningenieur kam Georg Fett neu ins Team. Ich bin der Toningenieur von 47 Folgen. Das ist bei einer Gesamtzahl von 77 Folgen, also fast zwei Drittel aller Folgen. Georg Fett ist aus dem Team vor wenigen Jahren ausgeschieden. Für ihn ist Thomas Monajan nachgerückt. Und als jüngste Technikerin im Team kommt dann Sabine Winkler dazu. Bei den Regieassistenten gab es am Anfang einen sehr bunten Wechsel. Das war eigentlich so ein momentanes Geschäft bis zum Eintritt von Sylvia Rauer in diese Serie. Ich habe 1983 zum ersten Mal als Regieassistentin Van Dusen betreut. Von Sylvia kam, sah und siegte und blieb. Sie kam und blieb. Ja, es entsteht natürlich im Laufe der Jahre bei einer solchen Reihe so ein Zuhausegefühl, so ein Gefühl der absoluten Vertrautheit. Das bezieht sich nicht nur auf die Sprecher, sondern natürlich auch auf das Team. Und für mich ist das zumindest eine Zeit lang eine sehr angenehme Art zu arbeiten. Was denn als erstes von meiner Seite aus sukzessive dazu kam und an Wichtigkeit gewann, das war Musik. Das ist nun halt meine Möglichkeit, mit Musik umzugehen, Musik dramaturgisch auch einzubringen, mit Musik Geschichten ja im Subtext zu erzählen, wenn man bei Musik von Subtext sprechen kann. Dann erinnere ich mich an einen Krimi, das war Rotes Blut und Weißer Käse. Das war so ein bisschen der Durchbruch einer eigenständigen Musik. Eine Van Dusen-Musik als solche gibt es nicht. Es haben oft Leute gefragt, die fest davon ausgingen, dass die Musik zu den Van Dusen-Hörspielen natürlich komponiert wird und speziell hergestellt. Das war für mich immer relativ ehrenvoll, weil dann ist das genau aufgegangen, was ich mir überlegt habe mit den Musiken, dass sie natürlich, obwohl keine einzige Musik für Van Dusen jemals komponiert worden ist, es so klingen soll und sich anhören soll, als sei es genau auf den Punkt abgestimmt, was es ja auch ist, und als sollte eben die Musik auch eine perfekte Ergänzung zum Wort sein. Was ich eigentlich auch wirklich ganz, ganz toll finde, und das hat ja dann eher was mit denjenigen im Studio zu tun, nicht mit dem Manuskript, ist die Auswahl der Musik. Also die finde ich immer ganz toll. Also da ist auch, wie heißt es mit dem weißen Käse? Rotes Blut und weißer Käse. Also die Musik ist, die finde ich auch so passend. Man kann sich wirklich vorstellen, wie die da auf den, ich glaube, in der Schweiz spielt es, auf irgendwelchen Schweizer Wiesen, Elfen gleich sich bewegen. Das finde ich auch ein ganz besonderes Merkmal dieser Reihe. Das ist eine Luft. Was, meine Herren? Weich wie Sand. Klar wie ein Bergquell. Rein wie ein frisch gebadetes Baby. Kaum Kohlenmonoxid. Keine Schwefelverbindungen. Die schiere Gesundheit, meine Herren. Natur. Der Krimi spielte in der Schweiz auf irgendeiner Alm mit skurrilen Typen. Und als Musik fiel mir dazu ein, was erstmal damit überhaupt nichts zu tun hat. Madrigale aus der Vorbarockzeit teilweise, in einer etwas modern aufgepeppten Fassung durch die zweite Formation der Swingle Singers. Und das war irgendwie auch ein gewisses Wagnis. Wo ich ziemlich sicher bin, ist, dass im klassischen, im Klischeesinne klassische Musik mit Krimi traditionell bis dahin nichts zu tun hatte. Und das änderte sich ab diesem Moment, dass wirklich klassische Musik, ganz echt klassische Musik oder zumindest klassische Musik mit ein bisschen einem verschrägenden Arrangement oder wie man es nennen will, zum Markenzeichen wurde für die Untermalungen der Van Dusen-Krimis. Das war eigentlich dasjenige, was mich dafür sehr eingenommen hat, dass es nicht so eine 0815-Produktion ist. Dass da nicht Papier in Ton umgesetzt wird, sondern dass da sehr viele unterschiedliche Ebenen noch mit dazukommen, die zwar auch schon auf dem Papier stehen, aber die dann teilweise auch noch durch die Regie ergänzt werden. Die Musik zum Beispiel, also die steht ja meistens überhaupt nicht auf dem Papier, wie ich gelernt habe, sondern die entsteht dann irgendwie im Verlauf der Produktion. Mir hat die Art sehr gut gefallen. Ich muss sagen, ich liebe, vielleicht ist sogar mein Lieblingsgenre, ich liebe die konkreten Hörspiele am meisten. Also Hörspiele, in denen einfach ganz realistische Szenen vorkommen. Ich sage manchmal, der Laie könnte sich denken, die haben einfach ein Mikrofon hingestellt und dann wurde das aufgenommen und das war's dann. Dass es so nicht ist in Wirklichkeit, ist ja klar, aber es soll hinterher so klingen, als wäre es einfach nur eine Beobachtung mit dem Mikrofon und alles ist so passiert, wie man es hört. Das war von Anfang an natürlich eine Schwierigkeit für die Produktion oder ein spezieller Anreiz auch für die Produktion. Die Krimis um Professor Van Dusen sind alle historisch. Das heißt, die Produktion ist natürlich gehalten, sich, was das Drumherum angeht, auch an diese Zeit zu halten. Es geht natürlich nicht, dass wir jetzt irgendwelche Straßengeräusche haben, wo also beispielsweise ein Flugzeug über die Straße wegfliegt. Das wäre anachronistisch. Und da sind wir natürlich gehalten, genau zu sein. Bei Eisenbahnfahrten wird natürlich Professor Van Dusen nicht im TEE durch die Lande donnern, sondern eben der guten alten Dampflok allenfalls. Und es war nun immer ein großer Anspruch. Das ist eben der Vorteil bei den Hörspielen um diese Serie, dass ich die Augen schließen kann und ich bin dabei. Ich bin mit Professor Van Dusen auf Reise. Tausend und eine Nacht. Das war das Stichwort. Das Abenteuer, das vor uns lag, glitzerte tatsächlich wie ein buntes orientalisches Märchen. Und es war so fantastisch, dass ich es nicht glauben würde, wenn ich es nicht selbst erlebt und mit eigenen Augen gesehen hätte. Wir stiegen das Fallripp herunter, oder wie die Treppe am Schiff heißt, und als wir die Füße auf festem Boden setzten, legte die Musik noch einen Zahn zu. Jetzt fühlten wir uns doch ein bisschen genervt und wollten gerade das Weite suchen bzw. ein Rikscha, als ein umfangreicher, vollbärtiger Inder in Turban und rotem Seidengewand die Hand hob. Die Musik brach ab. Bis zum vorletzten Krimi sind alle Krimis an einem einzigen Tag aufgenommen worden. Alle Szenen zumindest. In seltenen Fällen ist Klaus Herm an einem anderen Tag nochmal gekommen, um den Erzähler aufzunehmen, was sich sehr ausgeweitet hat im Laufe der Geschichte dieser Krimireihe, sind die Mischungen, die sehr viel komplizierter geworden sind. Wir sind eigentlich der Akribie des Autors im realistischen, manchmal sogar naturalistischen Erzählen gefolgt, sowohl bei der Besetzung als auch bei der Musik als auch eben im Geräusch, sodass das Geräusch und die Atmosphären im Grunde sogar eine eigene Rolle gekriegt haben im Laufe der Zeit. Und das war auch mal so ein Fall, bei dem spielte eine wichtige Rolle der Transport von gravonischen Hirschkäfern in einer Botanisiertrommel. Und in einer Szene oder bei einem Verschwinden mussten diese Hirschkäfer davonfliegen. Und wie um Gottes Willen soll ich nun an das Geräusch von einem Flügelschlag von Hirschkäfern rankommen? Das war ganz klar, dass das im Archiv nicht irgendwie unter 532 im Regal stehen würde. Und eins, wo ich mir am meisten vorstellen konnte, das habe ich dann auch mit ins Studio gebracht und das haben wir tatsächlich auch für diese Käfer verwendet, das war das Schnabelklappern eines Klapperstorches. Der hat dann unsere Hirschkäferflügel abgegeben und es hat auch kein Mensch nachher gemerkt, dass das ein klappernder Klapperstorch war, sondern das klang in dem Moment, weil es szenisch so angedeutet, angesprochen war, klang es so wie wegfliegende Hirschkäfer. Und das war dann auch ein Verdienst von Sylvia Rauer, dass sie zum Beispiel immer wieder Gelegenheit genommen hat, solche Geräusche zu archivieren in ihr sogenanntes Van Dusen Privatarchiv. Und sie hat aus ihrem unendlichen großen Karton immer wieder zur rechten Zeit die richtigen Geräusche rausgeholt, die wir sonst uns wieder mühsam selbst hätten herstellen müssen. Auch das war sicherlich sehr hilfreich für die Produktion. Van Dusen ist eine Legende geworden innerhalb der Zeit, die er im Medium Rundfunk verbracht hat in den 20 Jahren. Und es schmeckt mir natürlich sehr und ich fühle mich geehrt auch, dass ich an dieser Legende einen vielleicht nicht unwesentlichen Anteil habe. Aber eine Legende ist ja nicht etwas, was man herstellt, auch nicht etwas, was man eigentlich selbst definiert. Ich denke, eine Legende definiert sich durch die Rezipienten. Und uns ist in der jetzt schon mehrfach erwähnten 24er Staffel, das heißt den ersten 24 Folgen bis zum Tod Van Dusens beim Erdbeben in San Francisco 1906, nicht bewusst gewesen, dass wir eine Legende produzieren. Wir haben auch nicht das Gefühl gehabt. Und dass sich dann herausstellte, es gibt sogar einen Fanclub, dass da also Eigeninitiativen, nicht eben von unserem Funkhaus, damals noch RIAS, heute Deutschlandradio Berlin, initiiert wird, sondern dass die Hörer einen dazu zwingen, das fortzusetzen. Das war dann natürlich eine ganz besondere Freude, weiterhin solche Aufnahmen machen zu können, wenn man weiß, da gibt es welche, die warten schon auf die nächste Folge, dann macht es noch mehr Spaß. Man war natürlich neugierig. Gibt es auch andere, man selber war ja Van Dusen-Hörer, aber gibt es da auch andere Hörer, mit denen man sich austauschen kann, die auch so akribisch sammeln und Bescheid wissen? Und dann gab es die zweite öffentliche Veranstaltung, damals noch vom RIAS Berlin. Dort haben sich einige Van Dusen-Hörer abgestimmt, sich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu treffen. Und dieses Treffen hat dann auch stattgefunden und der erste Van Dusen-Fanclub wurde gegründet. Ich freue mich auch, dass es so eine riesen Fangemeinde hat und dass es halt so einfach 20 Jahre, das ist schon für die Rundfunkgeschichte eine ziemlich lange Zeit. Aber ich glaube, das liegt auch an der Kontinuität einfach, weil der Michael Koser da immer ganz genau so weitergeschrieben hat, das ja genau weitergeschrieben hat, und weil die Machart dann doch immer irgendwo ein bisschen gleich geblieben ist. Ein paar Fehler sind auch drin, muss ich ja zugeben. Wenn auch nicht alles, was die Fans da moniert haben, tatsächlich Fehler sind, da haben sie sich auch mal geirrt. Die Fans haben ja überhaupt sich zum Teil eine furchtbare Arbeit gemacht. Es gibt ja mehrere Van Dusen-Kompendien, die die Fans zusammengestellt haben, wo sie zu jedem Fall ganz haarklein und akribisch alle historischen, geografischen Fakten, die darin vorkommen, aufgelistet haben, Längen und Breitengrade, wo die Geschichte spielt, die historischen Figuren, die drin vorkommen, erläutert haben mit lexikalischer Hilfe. Das finde ich schon toll. Wir haben uns da eine ganze Menge Mühe gegeben um diese Serie von Michael Koser. Wir wollen ja eigentlich jetzt auch den Van Dusen-Fanclub ein bisschen in einen sogenannten Koser-Fanclub umdirigieren, weil wir denken, wir möchten eigentlich alle Aktivitäten, die Herr Koser so in seiner Vergangenheit und in seiner Zukunft beschreitet, möchten wir eigentlich begleiten. Er hat sich also uns gegenüber immer als ein sehr fairer und vor allen Dingen auch sehr williger Partner gezeigt. Und ich denke auch mal so, welcher Autor hat so einen Fanclub? Ich denke, er weiß auch, was er an uns hat. Ich glaube, so eine Reihe muss irgendwann mal aufhören. Und wenn man sagt, man hört am besten dann auf, wenn es am schönsten ist, dann ist es sozusagen richtig aufzuhören, dass die Einfälle wirklich zu Ende sind oder dass die Lust wirklich zu Ende ist. Das glaube ich nicht. Unser Ziel haben wir nicht erreicht. Das Ziel war eigentlich 80 Folgen in 20 Jahre. Denn damit wären wir einen Tag ins Guinness-Buch der Rekorde nicht vorbeigekommen. Der wäre uns dann sicher gewesen. Nun müssen wir mal schauen, was noch wird. Tja, das ist ein ganzer Sack voller Gefühle, voller gemischter Gefühle. Eine gewisse Erleichterung gehört dazu, dass ich die beiden und speziell natürlich den Professor tatsächlich los bin. Auch Bedauern natürlich, vor allen Dingen, wenn ich jetzt eine schöne Idee habe für einen Fall und die kommen auch jetzt noch, den nur Van Dusen lösen kann und sonst niemand auf der ganzen Welt und ich habe ihn nicht mehr. Ne? Und tatsächlich, ja, tatsächlich fehlt er mir doch ein bisschen. Fehlen sie mir beide ein bisschen. Ja, wohl wissend, dass alles irgendwann ein Ende hat, ne? Ist es ja traurig, ist übertrieben, aber ja, es ist schon ein kleiner Verlust, ist es, würde ich sagen. Es war diese ganzen Jahre durch irgendwo eine feste Größe, aber alles geht zu Ende, nicht? Das ist klar. Ich bin froh und ich bin auch letztendlich dankbar, dass man so was Langes wieder durchziehen konnte. Also ich denke, die Spannung hat schon nachgelassen. Es ist nicht mehr so, dass ich jetzt nun 5, 6, 7, 8 neue Folgen im Jahr brauche. Ich hätte es gut gefunden, wenn es noch mehr gegeben hätte. Eigentlich könnte man sich nur wünschen, dass wenn nun die wirklich allerletzte Van Dusen-Sendung kommt, dass es vielleicht eine neue gibt, einer anderen Figur, die ähnlich erfolgreich und ähnlich langlebig ist, die sich wieder neu etabliert. Autoren können ja sowieso nicht aufhören zu schreiben. Das ist ja ein großes Problem für Autoren. Und wenn sie dann immer noch auf der Höhe ihrer Kunst bleiben, dann ist es ja umso besser. Und ich glaube, der Michael Koser ist einer, da muss man, glaube ich, den Bleistift extra noch totschlagen, wenn der mal gestorben sein sollte, was wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren nicht passiert, hoffe ich jedenfalls. Und dann erst hört das auf, was da aus dem Mann rauskommt. Also es wird schwierig sein, den abzuhalten, irgendwelche Dinge zu verfassen, die interessant und gut sind. Das hat der Koser sich ja immer sehr hübsch ausgedacht, das muss ich sagen. Es ist eigentlich schade, dass er nun aufhört. Das ist besonders. Über 20 Jahre, glaube ich, ist es noch nie gewesen. Also gibt es auch nicht. Ich will das nicht jetzt beschwören oder so weiter, aber ich glaube, das ist einmalig. Das glaube ich schon. Ja, Van Dusen, das war's. Und damit wollen wir schließen, oder wie? Ein Leben für den Rundfunk. Oder ein Stück vom Leben für den Rundfunk. Prost, Professor. Prosit, mein lieber Hitsch. Der Fall Van Dusen. Eine O-Ton-Collage von Silvia Rauer und Clarisse Corset. Ton, Frieda Butzmann. Regieassistenz, Mandy Rahn. Regie, Clarisse Corset. Produktion, Deutschlandradio 1999.